Der Sprecher des DVRK Außenministeriums gab am 25. April einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur folgende Antworten auf seine Fragen im Zusammenhang damit, dass die USA verzweifelt versuchen, die weltweite Atmosphäre des Drucks auf die DVRK zu erhöhen. Jüngst haben die USA eine neue Politik, nämlich den größten Druck und die Einmischung für die Isolierung und Erdrosselung der DVRK ausgedacht und schmieden Ränke, um die Unterstützung dieser Politik im In- und Ausland zu finden. Der US-Präsident Trump hat persönlich im Weißen Haus mit den Vertretern der Mitgliedstaaten des UNO-Sicherheitsrates über unsere Fragen beraten. Außerdem soll im Weißen Haus unter Teilnahme der hohen Beamten einschließlich des Außenministers und des Verteidigungsministers eine inoffizielle Konferenz stattfinden, wo den Senatoren die neue Nordkorea-Politik erläutert wird. Auch der USA-Außenminister will im UNO-Sicherheitsrat eine Ministerkonferenz über die Denuklearisierung der DVRK veranstalten. Das bedeutet die offene Befürwortung des Drucks auf uns und ist als eine gefährliche Sache damit zu vergleichen, auf der koreanischen Halbinsel, wo die Lage äußerst zugespitzt ist, die Zündschnur eines Totalkrieges anzuzünden. Eben die Politik der USA für die Isolierung und Erdrosselung der DVRK und ihre atomare Drohung, die ein halbes Jahrhundert lang anhalten, sind die Hauptursache und Triebkraft dafür, die DVRK zum Besitz der Atomwaffen veranlasst zu haben. Die Politik des größten Drucks und die Einmischung der Trump-Administration, die die veränderte strategische Stellung der DVRK und den festen Vergeltungswillen ihrer Armee und Bevölkerung nicht richtig eingesehen und kein elementares Gefühl für die Wirklichkeit hat, ist absurd und sinnlos. Jetzt, wo die USA für die Erdrosselung der DVRK schließlich das Messer gezogen haben, werden wir mit dem Schwert der Gerechtigkeit bis zum Ende kämpfen und mittels unserer mächtigen revolutionären Streitkräfte mit den Kernwaffen, dem universalen Degen als Rückgrat, die USA vernichten. Die heutige Realität beweist wiederum eindeutig, wie richtig wir es gewählt haben, unter dem hoch erhobenen Banner des großen Kurses auf die parallele Entwicklung die atomaren Streitkräfte qualitativ und quantitativ verstärkt zu haben. Es ist selbstverständlich, dass einer, der Gott angreift, sich besudelt. Die USA werden bitteres Schicksal erleben, im Feuer, das sie selbst angezündet haben, um zu kommen.